Es ist kalt geworden, spürst du meinen Herzschlag? Die einzige Frage ist, wie viel ich vertrag. Hol mich heim, Baby, ich hab versagt. Alle meine Träume liegen traurig auf dem Teerdach. Fuck. Ich soll mit euch reden aus Dankbarkeit. Scheiß auf Dankbarkeit, weil ihr alle Punker seid. Ich will niemand etwas schulden, kein Punker Neid. Ehre ist das Letzte, was einem herztoten Mann noch bleibt. Lasst uns alle fett connecten, einen Fick drauf. Ich trink den Shit aus, mach das Licht aus. Alle unsere Träume gehen in nichts auf. Baby, guck, ich presse die letzten Fans Liebe für dich raus. Kann das alles sein? Für uns schreien 10 Menschen, dabei könnte für uns längst eine ganze Halle schreien. Gib die Flasche her, jetzt ist der Sinn tot. Guck, der Film reicht, ich weiß nicht, wann ich bin so. Es ist wieder so, dass ich auf freien Willen scheiß. Es ist wieder so, ich trinke, bis der Film reißt. Mach dir keine Sorgen, weil ich genug vertrag. Scheiß auf die Welt, von heute morgen wird ein guter Tag. Es ist wieder so, dass ich auf freien Willen scheiß. Es ist wieder so, ich trinke, bis der Film reißt. Mach dir keine Sorgen, weil ich genug vertrag. Scheiß auf die Welt, von heute morgen wird ein guter Tag. Vergiss all den Shit, pop den Track laut. Bleibst du Bitch, wenn du nicht einfach jeden Track glaubst. Doch du kannst es verdrängen, wenn du dich weghaust und du wirklich keinen Fick mehr gibst. Blackout, ich spit und keiner hört, keiner sieht, keiner glaubt es. Scheißegal, ich mach nicht mehr für den Applaus Tracks. Ich weiß, es ist nicht gut für mich, aber ich brauch es. Gib mir endlich eine Flasche, alles weg auf Ex. Das Leben ist nicht einfach ungerecht und hektisch. Heute hast du viel, doch es kann sein, dass es morgen weg ist. Keine Zeit für dich und deinen dummen Dreck, Bitch. Schau, ich scheiß auf jeden von euch Wichsern, also leck mich. Komm mir nicht mit deinem Ratschlag, denn ich brauch keinen. Schau her, wer viel einstecken muss, kann auch austeilen. Ich hör nicht auf euer Geschwätz, ich vertrau keinem. Egal, mit Whisky kann dein ganzes Leben ein Rausch sein. Es ist wieder so, dass ich auf freien Willen scheiß. Es ist wieder so, ich trinke, bis der Film reißt. Mach dir keine Sorgen, weil ich genug vertrag. Scheiß auf die Welt, von heute morgen wird ein guter Tag. Es ist wieder so, dass ich auf freien Willen scheiß. Es ist wieder so, ich trinke, bis der Film reißt. Mach dir keine Sorgen, weil ich genug vertrag. Scheiß auf die Welt, von heute morgen wird ein guter Tag. Mit jedem Schwur komm ich der Wahrheit bisschen näher. Der Himmel rückt jeden Tag ein bisschen näher. Auch wenn der Teufel mein Freund ist und meine Leute enttäuscht sind, ich bin sicher, ich vertrag noch ein bisschen mehr. Und ja, das ist nicht mehr als Memoiren eines Schluck. Specht, ich seh die Realität, doch guck weg. Nichts mehr zu fügen heißt immerhin auch, du fühlst dich nicht wie ein Stück Dreck. Ja, ich bin so, weil ich viel weiß, doch an nichts glaub. Weil ich mich sinnlos mit Wodka biss auf. Weil alle, die ich gekannt hab, nur Chance waren, biss auf. Meine Jungs, ich hab genug gestruggelt, es ist den Scheiß nicht wert. Wir trinken zusammen aus Angst, allein zu sterben. Austesten, wie lange du am Leben bleibst mit Schmerzen. Träume zerbrechen und alles, was bleibt, sind Scherben. Komm, es ist wieder so, dass ich auf freiem Willen scheiß. Es ist wieder so, ich trinke, bis der Film reißt. Mach dir keine Sorgen, weil ich genug vertrag. Scheiß auf die Welt, von heute morgen wird ein guter Tag. Es ist wieder so, dass ich auf freiem Willen scheiß. Es ist wieder so, ich trinke, bis der Film reißt. Mach dir keine Sorgen, weil ich genug vertrag. Scheiß auf die Welt, von heute morgen wird ein guter Tag. Es ist wieder so, dass ich auf freiem Willen scheiß. Es ist wieder so, ich trinke, bis der Film reißt.